in deiner Traumschokolade. Mit deiner 50er-Jahr-Pomade lebst aus Meilen unterm Meer. Räumst hin, was kriegst du leer? Räumst hin, was kriegst du leer? Bist du froh oder so? Hier an der So, Dr. No. Bist du froh oder so? Hier an der So, Dr. No, no, no, no, no. Blickst auf mich runter von der Plakatwand. Deine Visage ist jedem bekannt. Feuerspropaganda aus vollem Rohr. Denn du bist Dr. No Junior. Denn du bist Dr. No Junior. Bist du froh oder so? Hier an der So, Dr. No. Bist du froh oder so? Hier an der So, Dr. No, no, no, no, no. Dr. No. Dr. No. Der Junge mit der reißenden Hand, er schlägt mit Deckern jeder Band. Hast du Angst vor James Bond? Oder bist du Attackengebot? Oder bist du Attackengebot? Bist du froh?